Kundgabe 5715. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.7.1953. Gottes Wort. Lichtstrahl. Herzenstür. Gast. Wer seine Herzenstür öffnet, um das Licht einstrahlen zu lassen, der wird wahrlich nicht mehr die Nacht zu fürchten brauchen. Denn ihm wird das Licht von innen erstrahlen, das keiner mehr auslöschen kann. Und so wird auch kein Schatten fallen können auf das Licht. Es wird nicht verdunkelt werden können von fremder Gewalt. Denn das Licht, das von oben ist, durchbricht auch die Hülle, die der Feind über das Licht breiten möchte. Das Licht von oben ist der Strahl der Weisheit, der von Gott ausgeht und eine solche Wirkung hat, dass er auch das Wesen, das von ihm berührt wird, zu Gott drängt, dass also das von Gott ausgehende Licht wieder zu Gott zurückströmt und alles mit sich zieht, was ich einst von Gott trennte. Denn das Licht ist göttliches Liebelicht, das eine unfassbare Wirkung hat auf das Gott noch Fernstehende, wenn es nur sich öffnet seinem Liebestrahl. Und darum muss auch das von Gott ausgehende Wort, das eine sichtliche Äußerung seines Liebewirkens ist, als Licht in den Menschenherzen zünden und alle Dunkelheit, falsches Denken, irrige Begriffe und darum verkehrten Willen verjagen. Es muss der Mensch klar erkennen, was ihm Not tut und was er anstreben soll. Es muss in ihm Licht werden und das bedeutet, dass er mit Eifer nun dem ewigen Licht zustrebt, weil das Licht ihn beglückt. Und weil er ewig selig werden will. Licht von oben ist eine Liebeberührung Gottes, der die Seele wohltätig beeinflussen will, auf dass sie sich ihm zuwende. Doch das Licht kann nicht erstrahlen, wo das Herz sich verschließt. Die Herzen müssen sich öffnen und sie müssen angeregt werden, dies zu tun. Es muss ein liebevoller Mensch anklopfen und sich als Frieden- und freudenbringender Gast vorstellen. Er muss, so nur ein kleiner Spalt sich öffnet, einen wärmenden Strahl hineinsenden, auf dass die Tür sich immer weiter auftut und der Gast nun aufgenommen wird, der nun mit seinem Licht einen bisher dunklen Raum erfüllet und die Nacht daraus vertreibt. Wer so das Wort Gottes unter die Menschen trägt, wer emsig bemüht ist, sein Licht weiterzutragen, wer keine Mühe scheut, wo er einen kleinen Erfolg erhofft, der ist ein treuer Knecht im Weinberg des Herrn. Er ist ein Wegbereiter für ihn, der selbst nachfolget und Einlass begehret, so er anklopfet, um Gastmahl zu halten mit denen, die ihm öffnen. Er ist ein treuer Arbeiter für Gott und sein Reich, dessen Arbeit stets gesegnet ist. Amen.